Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas richteten die Organisationen der Auslandskoreaner, einschließlich des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner, des Einheitsverbandes der Koreaner in Russland, des Einheitsverbandes der Koreaner im Fernen Osten Russland und der Gesellschaft der Alten für koreanische kulturelle Traditionen in Usbekistan und die Auslandskoreaner, wie der Chefredakteur der Zeitung Tongil, Organ des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner, Glückwunsch-Telegramme an Marschall Kim Jong-un. Sie schrieben, durch den 20 Jahre langen blutigen anti-japanischen revolutionären Kampf, organisiert und geleitet vom Genossen Kim Il-sung, sei die historische Sache der Befreiung Koreas erfüllt worden. Seitdem gehe Korea den Weg zur selbstständigen Entwicklung. Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hätten vor dem Angriff der USA und ihrer Handlanger die Würde und Ehre der Nation zuverlässig verteidigt, die originelle Linien für selbstständige Wiedervereinigung des Landes und den Kampfkurs dargelegt und für deren Erfüllung bis zum letzten Augenblick ihres Lebens ihre ganze Seele eingesetzt. Obwohl die Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes nach wie vor auf die Schwierigkeiten und Hindernisse stoße, würde dank der Führung von Genossen Kim Jong-un, der die Ideen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il über die Wiedervereinigung des Vaterlandes und ihre Verdienste unverändert fortsetze, der Morgen der Wiedervereinigung sicher anbrechen. Sie äußerten dann ihren festen Willen dazu, im Ausland Kraft des großen Zusammenschlusses der Nation den Kampf für die selbstständige und friedliche Wiedervereinigung des Heimatlandes noch tatkräftiger zu entfalten.